Es vergingen wieder 7 Jahre. Jahre, in denen wir beide älter und streitsüchtiger wurden und uns immer mehr entfremdeten. Ich versuchte in Kalifornien beim Film Karriere zu machen, aber die Studios sagten, ich bin für kleine Rollen zu berühmt und für Starrollen zu englisch. Man würde in Kalamazoo, Butte, Montana und Seattle meine englische Art und Redeweise nicht verstehen. Jedes Mal, wenn ich meine Agenten anrief, antworteten sie, MGM denkt an sie, aber es hat sich nichts Passendes gefunden. Meine Rollen wurden immer kleiner und irgendwann ging mir das Geld aus. Außerdem hatte sie auch ständig ihren neuesten Pekinese namens Moonbeam bei sich und lehnte manches Angebot seinetwegen ab. Wegen der strengen Quarantäne für Hunde wollte sie nicht nach England zurückkommen und überhaupt nirgendwo hinreisen, wo sie Moonbeam nicht mitnehmen konnte. Im April schlug ich Stella schließlich für eine Rolle in meinem neuen Stück »Die Millionärin« für die New Yorker Produktion vor. Als sie davon erfuhr, schrieb sie mir aus Hollywood. Lieber Joey, ich war sehr glücklich über deinen Brief. Wenn nur die New Yorker Produzenten deiner Millionäre nicht so unerträgliche Leute wären. Sie behandeln Künstler wie Baumwollballen. Ich lege dir heute mein neuestes Foto bei. Du wirst sehen, ich bin noch ganz gut beisammen, falls du mich wirklich für deine Millionärin brauchen könntest. Wäre das nicht wunderbar? Wie mag sie wohl sein? Was sagt sie und was tut sie? Hollywood und die Kamera haben mich Bescheidenheit gelehrt, tiefe Bescheidenheit. Niemand braucht mehr Angst vor mir zu haben. 3 Wochen Arbeit in 16 Monaten. Stell dir dieses Elend vor. Es hat mich fast zerbrochen. Ich habe nichts dagegen, bis zum letzten Augenblick in der Feuerlinie zu stehen, aber hier hängt man einfach in der Luft. Gib gut Acht auf dich. Pflege dich nur ja, lieber Joey, und sei ein bisschen faul. Wie immer Stella. 11. August 1937. Meine liebe Stella, mein hohes Alter, nun dicht an 81, hat mich genötigt, unter meinen Papieren aufzuräumen und überhaupt Anordnungen zu treffen für mein wahrscheinlich nahe bevorstehendes Ableben. Dabei entdeckte ich, dass ich eine furchtbare Dummheit gemacht habe. Ich habe deine Briefe aufbewahrt. Meinem Grundsatz zum Trotz niemals etwas aufzubewahren, außer unentbehrliche geschäftliche Dokumente. Es bleibt mir also nichts anderes zu tun übrig, als die Briefe in Umschläge zu stecken und sie dir per Einschreiben zurückzuschicken, sodass du den gesamten Briefwechsel in Händen hast. Das wird seinen Wert erhöhen, wenn du ihn verkaufen musst. New York im August 1937. Liebster Joey, mit Spannung erwarte ich die Einschreibesendungen. Du lieber Gott, das greift mir ans Herz. Die Sehnsucht, mich wieder als Kind zu fühlen, wird mich verführen, die Briefe zu lesen. Ich kann nicht verstehen, warum deine und Charlottes Asche erst in alle Winde zerstreut werden muss, bevor deine Briefe an mich erscheinen dürfen. In 50 Jahren wird man in der Luft leben. Niemand wird dann überhaupt noch Bücher lesen. Nur solche über Gas und Maschinen. Kluge, weise und schöne Bücher über Theater, Geschichte und Dichtung werden nur noch von Invaliden im Radio verlesen werden. Und niemand wird zuhören. Nur deine Briefe an mich wird jeder Flieger in seinem Handgepäck führen, wegen der Drossel, die aus deinen Worten singt. Meine kleine Rente von 500 Pfund im Jahr sichert mir den notwendigsten Lebensunterhalt. Ich wohne sehr einfach in einem der billigsten Hotels in New York. $83 den Monat und ein Kühlschrank. Glaub mir, ein neuer Hut ist ein Ereignis. Ich schicke dir ein Kapitel meines neuen Buches. Wenn du es liest, wirst du verstehen, warum ich von Hollywood weglief. Hinauf in die Berge von Sky Forest. 7000 Fuß über dem Meere und dort 7 Monate in einer Blockhütte lebte. Wundervolle Monate voll unbeschreiblicher Schönheit. Den ganzen Tag und die halbe Nacht schrieb ich an meinem Buch. Dann leider begann es mit Blutandrang und Ohnmachtsanfällen. Der Arzt stellte fest, zu viel Arbeit in zu großer Höhe. Und so musste ich leider nach New York zurück und verkroch mich in dieses kleine Zimmer und blieb vorerst einmal 9 Wochen im Bett. Jetzt geht's mir wieder ganz gut. Ich komme soeben von 2 Sommergastspielen zurück. Jeden Abend eine Ovation und am Schluss musste ich eine Rede halten. Es war soweit ganz aufmunternd. Ich erwarte keine Antwort auf diesen Brief. Ich wollte dich nur wissen lassen, was ich in den letzten paar Jahren mit meinem Leben angefangen habe. Dass du einmal etwas für mich übrig hattest, wird mich ein wenig aus dem Staub erheben und mir irgendwo in deiner Nähe einen Platz anweisen. Das macht mich stolz und glücklich, Stella.